Und die rasante Alphabetisierung der Gesellschaften im 19. Jahrhundert lieferte immer mehr Leserinnen für immer komplexere, mehrdeutige, wenn man so will, weiblichere Geschichten. Geschichten, so Le Guin, voller Anfänge ohne Enden, mit viel mehr Tricks als Konflikten, mit viel weniger Triumphen als Fallen und Täuschungen. Le Guins These wirft jedoch mehr Fragen auf, als sie beantwortet. Haben möglicherweise nicht sogar die mit den Kindern zurückbleibenden Sammlerinnen die Mythen und Göttergeschichten erfunden, um mit den Erzählungen der Jäger mithalten zu können? Hat vielleicht die Erfindung der Tragetasche, in die man Kinder und Gesammeltes verstauen konnte, um beide Hände frei zu haben, wobei die Frauen dann jedoch zur Unterhaltung der Kinder singen oder eben fabulieren mussten, entscheidend zur Entwicklung des erzählenden Affen beigetragen? War das erste Erzählen eventuell viel weniger von Jagdgeschichten geprägt, als uns Höhlenmalereien und die heutigen narrativen Schemata suggerieren? Wie eine Alternative zur Heldenreise aussehen könnte, beschreibt die amerikanische Autorin Gail Carriger in ihrem Buch The Herian's Journey for Writers, Readers and Fans of Pop Culture, in dem sie Heldenreise und Heldinnenreise unterscheidet. Dabei geht es allerdings nicht um das biologische Geschlecht des Protagonisten oder der Protagonistin. Fußnote: Es gibt zudem Heldenreisen, die sich weder weiblich noch männlich zuordnen lassen. Als Beispiel nennt die Autorin Carriger Black Panther. Uns fiele noch die neue Star Wars Trilogie ein: Das Erwachen der Macht, Der letzte Jedi, Der Aufstieg Skywalkers, mit Rey als Protagonistin. Ende der Fußnote. Carriger, die an die Tragetaschentheorie von Ursula Le Guin anknüpft, ohne diese zu benennen, fasst die beiden Arten an Reisen folgendermaßen zusammen. Und man hört dabei unweigerlich heraus, dass sie eine Form für archaischer und langweiliger hält als die andere. Eine Ansicht, die wir als Fans der Odyssee jedoch nicht teilen.